Die SPD muss zurück zur Kernwählerschaft. Vor allem die SPD hat in den letzten 2 Jahren Stimmen in ihren klassischen Hochburgen wie dem Ruhrgebiet oder in den Industriegebieten in Hessen und in Bayern verloren. Diese müssen sie nun mit klassischer sozialdemokratischer Politik wieder zurückgewinnen. Hier sollte die SPD sich vor allem auf die Interessen der Menschen konzentrieren, die im unteren und mittleren Lohnbereich tätig sind. Ihnen muss von dem verdienten Lohn mehr vom Brutto übrig bleiben. Das würde helfen, eine Neiddebatte, die nur der AfD nutzt, zu verhindern. Auch bieten die Vertreibungspläne führender AfD-Politiker der SPD die Möglichkeit, die deutschen Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund anzusprechen. Denn anders als Sellner mit seiner ethnischen Wahl behauptet, neigen im Ruhrgebiet viele türkischstämmige Wähler dazu, für die AfD zu stimmen. Die SPD könnte nun diese Menschen direkt ansprechen, zeigen, welche Gefahr von der AfD ausgeht. Des Weiteren kann den Werktätigen sehr anschaulich erklärt werden, was EU-Feindschaft für deren Arbeitsplatz und Wohlstand bedeutet. Ein Blick nach Großbritannien zeigt den wirtschaftlichen Verfall, den die Brexit-Entscheidung dort nach sich zog. Die Grünen. Die Grünen sind außerhalb der grünen Kernwählerschaft das Schreckgespenst für AfD-Wähler. Daher sollten sie sich darauf konzentrieren, dass ihre Wählerschaft aktiv zur Wahl geht und nicht zu Hause bleibt. Die FDP, die Möglichkeit einer bürgerlichen Mehrheit. Der FDP könnte bei der nächsten Bundestagswahl das ausdrohen. In den Umfragen kratzt sie an der 5%-Hürde. Allerdings haben die Liberalen einen interessanten Joker. Durch die Fragmentierung der Parteienlandschaft könnte es passieren, dass nur 5 Parteien in den Bundestag kommen. Eine Forsa-Umfrage vom 5. März 2024 zeigt ein solches Bild. Die CDU hätte 31%, die SPD 15, die Grünen 14, die AfD 17 und die FDP 5. Nach dieser Umfrage wären das Bündnis Sarah Wagenknecht, die Linke und die Freien Wähler nicht vertreten. Zusammen mit den Sonstigen wären damit immerhin 18% der Wähler nicht durch Parteien im Bundestag repräsentiert. Eine bürgerliche Mehrheit aus Unionsparteien und FDP wäre folglich mit lediglich 42% der Stimmen zu erreichen. Nach der Forsa-Umfrage liegen CDU, CSU und die FDP im März 2024 zusammen bei 36%. Sie benötigten lediglich 6% für eine Neuauflage einer schwarz-liberalen Koalition. Viele jetzige Unterstützer der AfD wollen auf keinen Fall die Grünen weiter in der Bundesregierung sehen. Die Vertreibungspläne führender AfD-Politiker und die Russlandpolitik hat die AfD so radikalisiert, dass sie für die Unionsparteien kein Partner sein kann. Der FDP könnte das als Wahlslogan dienen. Jede Stimme für die AfD verhindert eine bürgerliche Mehrheit in den Parlamenten.